الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الاسلوب gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Wir danken Allah, dass er uns die Möglichkeit nochmal gegeben hat, dass wir uns nochmal treffen. Wallahi, liebe Brüder und Schwestern, ich bekomme eine große Freude, immer wenn ich eure Gesichter sehe. Wallahi. Und ich möchte euch sagen, ich liebe euch. Ich liebe euch für Allah. Alle. Ich liebe euch für Allah. Und Allah soll unsere Liebe stärken. Wallahi, wenn ich unter euch bin, ich sehe eure Gesichter, wie sie strahlen. Ich sehe eure Gesichter, die kommen, um Allah Ta'ala zu erwähnen. Ich sage, das sind inshallah die Gesichter des Paradieses. Ihr seid die Zukunft. Ihr seid die Zukunft für die Muslime. Wie mag es sein mit euren Kindern? Deswegen meine große Freude, wenn ich euch sehe und wenn ihr euch verwehrt und wenn ihr eure Verwandten und eure Brüder und eure Schwestern und eure Freunde einlädt. Ihr seid die Zukunft. Wenn ihr gut und tugendhaft seid, dann freut euch auf eure Zukunft. Und wenn ihr Irregehende seid und Allah vergisst, dann bleiben die Muslime immer im Elend. Ihr seid die Zukunft. Jeder von uns, jeder von euch muss ein Verantwortungsgefühl tragen. Er muss seine Arbeit leisten als Muslim, indem er zum guten Weg ruft. Mit Weisheit, mit Liebe, mit guter Methode. Und mit Handlungen und mit gutem Charakter. Das alles, um das alles zu erreichen, musst du lernen. Du musst deine Religion lernen, die du seit langer Zeit vernachlässigt hast. Seit langer Zeit schläfst du, obwohl du laufst. Obwohl du isst und trinkst. Du warst schlafen, solange du nicht deine Religion praktizierst. Du warst tot und jetzt bist du lebendig. Jetzt lebt dein Herz. Dann bleib lebendig und sei nicht von den Toten. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe mit dieser Erinnerung meinen Vortrag eröffnet, damit ich euch und mich selber erinnere. Wallahi, wir tragen eine große Verantwortung. Was war denn das? Das klingt aber... Wir haben damit nichts zu tun. Haben wir nichts gesagt? Subhanallah. So. Alles klar, Abu Bakr, lebst du noch? So, Brüder und Schwester. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch gern gelacht. Ihr müsst das wissen. Er hat auch gerne gelacht. Da war ein Mann, der hieß Abdullah, der hat ihn immer zum Lachen gebracht. Ha? Der Hadith ist Bukhari. Er war auch einmal, als er reingekommen ist, nach Hause, er fand eine alte Frau bei seiner Frau, Aisha. Er sagt, ja Aisha, wer ist diese Frau, diese alte Frau? Sie sagt ihm, ja Rasulallah, das ist meine Tante. Die ist zu mir gekommen, um mich zu besuchen. Er kam zu der Frau, er sagt, ja, soll ich dir was sagen? Keine alte Frau kommt ins Paradies rein. Die Frau war schockiert. Er sagt ihr, keine alte Frau wird ins Paradies eintreten. Sie sagt ihm, ja Rasulallah, wieso? Warum? Und dann beginnt sie zu weinen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gelacht. Er sagt ihr, ja Mra'a, du, wenn wir im Paradies sind, wir sind alle jung. Wir sind alle 33 Jahre alt. Schön und jung. Und wir haben eine sehr besondere Schönheit. Jeder bekommt diese Schönheit. Unsere Frauen sind auch sehr, sehr schön. Ja? Alles ist schön im Paradies. Und du bist auch schön. Nicht jetzt wie jetzt. Ja? Keiner will dich. Ja? Du bist schön und du wirst immer jung bleiben. Und sogar immer Jungfrau. Ja? Man schläft mit seiner Frau. Und sie ist nicht mehr Jungfrau. Gleich im nächsten Mal, wo er zurückkommt, sie ist wieder Jungfrau. Die bleibt immer Jungfrau. Im Paradies. So hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt. Schön. Ich glaube euch. Weißt du, ich habe mir festgestellt, ich werde mit euch gar nicht über Paradies sprechen. Ja, also besser über die Hölle, ne? Aber kommt Zeit, wo wir über die Hölle inshallah sprechen. Paradies, über Paradies zu sprechen, ist wichtig. Weil ein Muslim lebt zwischen zwei Sachen. Hoffnung und Angst und Furcht. Nicht wie manche anderen Religionen, die sagen, nein, es gibt keine Strafe, es gibt keine Hölle, es gibt nicht, nein, Allah ist barmherzig, er ist gebend, er gibt und er bestraft nicht, er ist lieb, er ist, ja, ist richtig, Allah ist barmherzig, ist allvergebend, allverzeihend, allerbarmer, aber er ist auch hart bestrafen, er bestraft die Ungerechten. Sonst, wenn sie so behaupten, wo ist Pharao? Nicht in der Hölle? Wo ist Iblis, der Satan? Und derjenige, der in dem Weg geht, der gehört zu ihnen auch. Deswegen ein Muslim lebt zwischen zwei Sachen. Hoffnung auf was? Auf Paradies. Auf Belohnung. Auf Wohlgefallen Allahs. Und Angst von der Hölle. Von der Strafe. Von dem Zorn Allahs. Und damit schaffst du dein Gleichgewicht in diesem Leben, damit du den Erfolg erzielst. Ich habe euch gesagt, jeder von uns muss diese Verantwortung tragen. Wallahi, dieser Islam wurde mit Jugendlichen stark. Wisst ihr darüber? Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt die Jugendlichen. Er liebt sie. Er hat gesagt, Nusirtu bis Shabab, au Nasari Shabab wa Khazala bis Shuyukh. Die Alten haben mich in Stich gelassen und die Jungen haben mich unterstützt. Als er gerade angefangen hat in Mekka, wo es alles, die Muslime waren schwach und Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam die Offenbarung. Keiner glaubt ihm an der Zeit, sie sagen, du bist ein Leugner. Du bist ein Zauberer. Du bist ein Märchenerzähler. Und so viel. Die Jugendlichen haben ihn unterstützt. Und deswegen, unsere Zukunft ist wir selber. Das bist du. Trag diese Verantwortung. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Es gibt nichts Besseres, sagt Allah. Es gibt keine bessere Rede als derjenige, der für Allahs Weg ruft. Es gibt nichts besser als der. Der Beste ist derjenige, der seine Zeit dafür gibt, andere Menschen von der Irre rauszubringen und den Weg zu zeigen. Wenn du einen Mensch rettest, du bekommst denselben Lohn, was dieser Mensch tut. Was heißt das? Alles, was er danach macht, Gebete, Fasten, Almosen geben, alles wird in deinem Buch auch geschrieben. Hä? So einfach? Ja. Alles wird geschrieben. Der Mensch kommt im Jenseits. Er wundert sich, oh, so viele Gebirge von Hasanat, von guten Taten. Ja Allah, ich habe das gar nicht gemacht. Er sieht auf einmal Pilger. Hier, Almosen, du hast 2000 Euro gegeben oder 1 Million Euro gespendet. Ich war aber arm. Wo? Was? Wie? Wann? Und du hast hier getan. Du fragst, ja Allah, woher habe ich diese guten Taten? Die Engel sagen dir, du hast sich bemüht, um jemanden den Weg zu zeigen. Und er ist durch deine Leistung zum Weg gekommen. Er war gut. Er hat so viel gemacht. Alles, was er von guten Taten bekommen hat, bekommst du auch. Wollen wir das haben? Wallahi, das ist ganz einfach. Indem du anderen Leuten zum guten Weg rufst, wenn du nicht kannst, wenn du kein Wissen hast, du sagst, was soll ich ihm sagen? Ich lerne ja gerade. Ich weiß noch nicht vieles. Ich kann nicht seine Fragen beantworten. Was soll ich da tun? Du hast was zu tun. Lade ihn ein zum Unterricht. Gib ihm ein CD, was er hört. Gib ihm ein Koran. Schenke ihm ein Buch. Lade ihn ein zu der Sitzung. Dadurch wird alles bei dir geschrieben, weil du warst der Grund. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt euch so fühlen, dass ihr diese Verantwortung vor Allah trägt. Und dass ihr für Allah Ta'ala das tut. Allah belohnt euch und er liebt euch. Er wird euch lieben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wallahi, die beste Sitzung, wo du sitzen kannst, das ist die Sitzung, wo Allah erwähnt wird und wo du erinnert wirst. Das ist die beste Sitzung. Alle anderen Sitzungen, Kinositzung oder zu Hause auf einem Fernseher oder mit Freunden für ein Spiel oder so, alles andere geht und vergeht. Das hier, du sammelst die Währung für Jenseits, viel besser als Euro und als Dollar. Du sammelst viele Taten, du machst dein Konto voll, damit du vor Allah Ta'ala den Erfolg hast. Es gibt Leute, die viele gute Taten verrichtet haben. Wisst ihr, was ihr Zustand am Tag der Auferstehung sein wird? Sie bekommen das Buch, wo alles geschrieben ist mit der rechten Hand. Und das ist ein gutes Zeichen. Es gibt Leute, sie bekommen das mit linken. Es gibt Leute, sie bekommen das von hinter dem Rücken. Wisst ihr wie? Er weiß, dass das Buch auf der linken Hand kommt. Er versteckt seine Hand, er macht das hinten. Und das Buch kommt von hinten. Und er reißt seine Hand. Du gehörst zu den, wal'iyadu billah, zu den Verlierer. Derjenige, der sein Buch mit rechten Hand bekommt, da wo es steht, er hat so viele Menschen zu Allah gerufen, zu dem Weg. Er hat so viele gute Taten verrichtet. Er hat gebetet, er hat Almosen gegeben. Er hat Menschen geholfen, er hatte guten Charakter. Es gibt nichts Schweres in der Waage als guter Charakter. Die schwerste Sache ist guter Charakter. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ما في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن خلقه. Es gibt nicht im Tag der Auferstehung schwerer als das, als husnul khuluq, gutes Benehmen. Dieser Mann kommt und er sieht auf einmal seine guten Taten. Er ruft, ha umuqra'u kitabiyah, kommt und liest mein Buch. Er ist auf einmal froh. Er kann sich nicht beherrschen. Er ruft seine Freunde, er ruft seine Bekannten, komm hier, du hast mich die ganze Zeit beschimpft, du hast mir gesagt, du lebst in alte Zeiten, du bist unzivilisiert, komm hier, guck mal, hao, du hast mir gesagt, du gehörst zu alte Jahrhunderte, komm hier und guck, wer der Gewinner ist. Hao, muqra'u kitabiyah, sagt Allah, er sagt, liest mein Buch. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Ich habe daran fest geglaubt, dass ich meine Abrechnung bekomme. Ich habe nicht geträumt wie du. Ich habe nicht geschlafen wie du. Ich war wach, als ich gelebt habe. Als ich in Dunya, in dieser Stadt, in Berlin war und in Berlin gelebt habe, ich war wach. Ich war da. Ich habe daran fest geglaubt, dass meine Abrechnung mich erreicht. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. فهو في عيشة راضية. Allah Ta'ala sagt, wir geben ihm dafür ein glückliches Leben. Wo, ja Allah? في جنة عالية. In ein hohen Paradies. In hohen Paradies. في جنة عالية. قطوفها دانية. Von ihren Bäumen, von Paradies. Es hängt von allen Arten von Obst. Stellt euch mal vor, es gibt in einem Baum 70 verschiedene Arten von Obst in einem Baum. Wenn du einen nimmst und isst davon, du machst das raus, gleich danach kommt der nächste. In demselben Blatt. Du nimmst deine, der andere kommt. Ich bin immer da. Das ist Allahs Herstellung. Hä? Allahs Erschaffung. Du nimmst den Obst, du isst. Du bleibst nur beim Wundern in dein Paradies. Huch, was ist das? Niemals habe ich sowas gegessen. Niemals. Du siehst auf einmal, ah, das ist Apfel. Ich kenne das. Du nimmst das, du isst das und nein, das ist gar nicht Apfel. Ich kenne diese Obst gar nicht. Niemals. Auf einmal hast du 70 Arten. Und jede Art ist schön. Allah Ta'ala sagt, es hängt überall runter. Ibn Abbas radiallahu anhu erzählt uns, man liegt hin und man will von einem Baum etwas. Dieser Ast, der kommt runter bis zu ihm, damit er nimmt. Es gibt nicht Fernbedienung oder programmierte Mikroprozessor, damit alles gemacht wird hier wie ein Roboter und so. Nein, nein. Da gibt's andere Gesetze. Allahs Gesetze, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Der diese schöne Welt erschaffen hat. Der diese Ordnung, diese Planeten, diese All erschaffen hat. Er kann alles. Wundert dich nicht. Allah Ta'ala hat uns im Koran über sein Paradies erzählt. Wunder dich nicht, wenn du hörst Gläser, die von, was haben wir gesagt, von Silber sind. Gläser, durchsichtig, aber Silber. Ja Allah, was ist das von einer Herstellung? Du kommst rein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns, im Paradies, es gibt ein Zelt. Ein Zelt, wir wissen nur das Wort davon. Nur der Name kennst du. Ja? Nicht ein Zelt, was du hier in der Wüste hast oder so, ein Zelt. Die Beschreibung sieht so aus. Dieser Zelt hat 4 Türen. Wie groß? In der Höhe ist 60 Meilen groß. Das ist ungefähr 100 Kilometer. 100 Kilometer hoch. Du kommst rein in diesen Zelt, Mujawafa von innen, alles wie Perlen. Mit Perlen gebaut. Und es gibt viele Orte, wo man reinkommt. Man hat nur in diesem Zelt 4 Orte mit 4 sehr schönen Frauen, was Allah Ta'ala im Paradies erschaffen hat. Sie stammen nicht von Adam und Eva, nein. Allah hat sie im Paradies erschaffen. Niemals haben sie mit einem geschlafen. Weder Mensch noch Djinn. Niemals. Sie warten auf dich, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kommt rein, man sieht ein Bett. Die Gestalt von diesem Bett von unten ist alles mit Gold. Es gibt 70 Arten von Seide. Das ist dieses Bett. Auf diesem Bett ist diese Frau. Wenn du kommst, dann gibt sie ein Gesang, sie singt für dich. Sie sagt, نحن الخالدات فلا نموت ونحن القيم ونحن المقيمات فلا نضغن ونحن الجمي ونحن الجميلات فلا نبأس. Und sie beginnt ein schönen Gesang, was du niemals gehört hast. Und du bist gewundert von wie sie ist und ihre Schönheit. Bis Muhammad Safin gesagt hat, man guckt auf sie lange, lange, lange Zeit, bevor man sie berührt. Bevor man sie berührt, man guckt nur von gewundert. Und dann sagt sie, komm, ich warte seit lange, lange Zeit auf dich. Und Muhammad s.a.w. sagt, er kommt zu ihnen alle. Dann hat ein Araber aus der Wüste gefragt, hey, alle? Hat man die Kraft dafür? Da sagt Muhammad s.a.w., man bekommt die Kraft von 100 Männern. Ein Mann bekommt die Kraft von 100 Männern. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hadith. Es gibt andere Gesang. Was ist Paradiesgesang? Das ist nicht Michael Jackson oder Maria Carey oder was ist, wie die heißen. Das ist andere Gesang. Was du niemals gehört hast. Instrumente, es gibt nicht diese Piano und so. Nein, alles, da kommt ein Wind, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die schlägt in den Baum. Die Blätter bewegen sich, die geben schöne Musik. Auf einmal kommen die schöne Stimme. Wer? Die Engel. Die kommen mit Tasbih. Der Abu Huraira wurde gefragt, wie ist der Gesang? Er sagt Tasbih und Takbir und Tahlil und Tamjid. Alles Erwähnung. Mit Tasbih. Auf einmal kommt ein Prophet, David. Er kommt, Allah bringt dieser Prophet, dass er seine Stellung aller Menschen zeigt. Er sagt ihm, O David, gib deine Stimme, wie du auf der Erde hattest. Die Stimme von David war sehr schön, erzählt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam laufen auf der Medina. Der hat ein Gefährte gehört, wie er den Koran zitiert hat. Sehr, sehr schön. Hat er mit lauter, schöner Stimme den Koran zitiert. Was hat Muhammad Fassan gemacht? Er ist unter sein Fenster gegangen und er hat die ganze Zeit gehört. Als er fertig war, der kam zu ihm raus. Er fand Muhammad Fassan, ja Rasulallah, bist du hier? Er sagt ihm, du hast eine Flute von den Fluten von David, von Dawud. Er sagt ihm, ja Rasulallah, wenn ich gewusst hätte, dass du da stehst, ich hätte es besser machen können. Ha? Als wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitiert, keiner war, hatte so eine schöne Stimme wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. David kommt und beginnt mit seiner schönen Stimme vor allen Paradiesbewohnern. Alle bleiben gewundert von der Stimme von David alaihi salam. Masha'Allah, was ist das? Auf einmal, welche Stimme kommt? Der Barmherzige, Allah kommt und begrüßt die Paradiesbewohner. Es gibt keine schönere Stimme als Allah subhanahu wa ta'ala. Er kommt und er ruft seine Diener und er sagt ihm, Assalamu alaikum ya ibadi. Assalamu alaikum, die Begrüßung von den Muslimen. Assalamu alaikum. Und dann, eine Riwaya sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Surah vom Koran liest. Was ist die? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, allama al-Quran. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Bis Ende dieser Sura, dieser schöne Sura. Das liest Allah subhanahu wa ta'ala. Alle Paradiesbewohner bleiben gewundert. Allah Ta'ala hat die Sura fertig gelesen und alle sind gewundert. Sie leben noch in dieser Stimme. Lange, lange Zeit kommen sie. Subhanallah. Für diese Dunya, für diese Welt, für dieses bisschen Geld, verkaufst du dieses Paradieses? Gibst du das? Für diese Welt, dass du in die Irre gehst, verkaufst du diese schöne Erlebnisse im Paradies für eine Nacht in Diskothek? wo du Unheil machst und Zucht begehst und wo die Engel dich verdammen und verfluchen. Für so ein bisschen Zeit verkaufst du deine Religion, verkaufst du das Paradieses, das Paradies. Das Paradies ist teuer. Teuer. Und der Preis ist, braucht Standhaftigkeit und braucht Geduld. Ich habe euch das Beispiel gegeben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. Das Paradies ist erschaffen. Aber um das Paradies gibt es alle Sachen, wo man Standhaftigkeit und Geduld braucht. Ha? Du darfst mit keiner Frau, wal'iyadu billah, in verbotener Weise schlafen. Da musst du hart sein und geduldig. Besonders in Deutschland. Ha? Du musst geduldig sein. Du musst auf dem Weg Allahs, du darfst nur, wenn du sie heiratest, nach den Grenzen Allahs, die verbotenen Dinge machst du nicht. Zinsen, wal'iyadu billah, mach das nicht, sei standhaft. Sag, ich will Allahs Wohlgefallen. Alles braucht Standhaftigkeit. Dass du in dem guten Weg bleibst, da gibt es viele Sachen, Versuchungen. Deine Nafs, die dich zieht, die Versuchungen des Lebens, Geld und nackte Frauen und alles zieht dich vom Weg raus. Da musst du standhaft und geduldig bleiben. Da zeigst du die Ehrlichkeit gegenüber Allah. Da zeigst du, dass du ein guter Diener bist. Deswegen sagt Allah Ta'ala, wo die Ayah, die ich erwähnt habe, es gibt nichts Besseres als derjenige, der zu Allah ruft und sagt, ich bin von den sich Ergebenden. Sei ergebend. Vor wem? Nicht vor Jesus oder Muhammad oder vor Allah. Und Jesus und Muhammad sind Propheten, die wir ehren. Wie Moses, wie Jesus und wie Yusuf a.s., wie Jakob, wie Nuh, Ibrahim. Alle Propheten ehren wir. Und sie sind auserwählt. Sie haben hohe Stufen und sie sind unser Vorbild. Und deswegen, wir haben gerade ein paar Ayaten gelesen, wo Allah Ta'ala ein paar Völker vor uns geprüft hat. Er erzählt uns das, damit wir nicht dasselbe tun. Allah hat mit dir auch einen Bund gemacht, genauso wie er mit ihnen einen Bund gemacht hat. Brich das nicht. Wenn du das abbrichst, dann bekommst du die Flucht und die Verdammung, wie sie das bekommen haben. Nicht alle, diejenigen, die in der Irre gegangen sind. Nicht alle, diejenigen, die den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verleugnet haben. Soll ich euch etwas erzählen? In Medina, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankam, wir wissen, in Medina waren viele Christen und viele Juden. Die haben dort gelebt. Da kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ist in der Tora und im Evangelium erwähnt. Ganz genau. Bis heutzutage. In der Tora sogar mit Namen. Muhammadin. In dem Evangelium steht sein Name der Verikletos. Der Verikletos. Wo Jesus sagt, ich gehe jetzt weg. Der Verikletos wird kommen. Haltet an ihren fest. Wir sagen zu den Christen, wer ist dieser Verikletos? Seine Eigenschaften stehen genau in der Tora und im Evangelium. Und sie haben ihn an der Zeit genau kennengelernt, wie er aussieht, woher er kommt. Was hat er in Zeichen, wie sein Charakter ist. Sie haben ihn sogar geprüft mit Fragen, die kein Mensch kennt. Nur ein Prophet. Zum Beispiel haben sie ihn gefragt über den Jenseits, über das Paradies. Da gab es ein Großgelehrter in Medina von den Juden, der hieß Abdullah ibn Salam. Als dieser Abdullah ibn Salam gehört hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt, Er hat auf ihn gewartet, damit er ihn sieht. Er sagte, Wallahi, als ich ihn sah, sagte ich, das ist er. Das ist er. Was hat er? Er ist zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fragte ihn, wer bist du? Er sagte ihm, ich bin Abdullah ibn Salam. Der beste Gelehrte unter den Juden und der Sohn von der besten Gelehrten. Er sagt ihm, was willst du? Er sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass du der Prophet Gottes bist. Er sagt ihm, traust du das vor deinem Volk, vor deinen Leuten zu erzählen? Er sagt, ja, Rasulallah, da brauche ich dir nicht zu erzählen, was sie mit mir machen werden. Er sagt, geh rein in der Moschee rein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lässt rufen, ruft mal sie, sie sollen zu mir kommen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragt sie, wer ist Abdullah ibn Salam? Dann sagt sie, oh, Khayyiruna, ibn Khayyirina, Alimuna, ibn Alimina, das ist der beste Gelehrte unter uns, der Sohn von dem besten Gelehrten, das ist der beste. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was sagt ihr dazu, wenn ich euch sage, er ist Muslim geworden? Dann sagen sie, Hashahu an Muslim, geehrt sei er, dass er so eine Religion nimmt. Nein, niemals. Dann sagt er, Ukhruj alayhim, komm raus. Er gibt den Glaubensbekenntnis vor ihnen. Er sagt, Huwa sharruna, wabnu sharrina, der ist der Schlimmste unter uns, der Sohn von dem Schlimmsten. Auf einmal, der sagt ihm, ja Rasulallah, habe ich dir nicht erzählt, dass sie mich so behandeln werden? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Frau geheiratet, die Judin war. Seine Frau, seine Ehefrau. Sie erzählt uns über ihren Vater und ihren Onkel. Als sie, bevor sie mit dem Prophet verheiratet war, sie sagte, der Vater hat den Onkel geschickt, geh mal hin und guck mal nach diesem genannten Prophet. Was ist er? Ist er ein Leugner? Oder ist er ein richtiger Prophet? Dann geht er hin, er kommt zurück, sie erzählt uns, er fragte ihn, Ahuahu, ist er das? Er sagt ihm, Huwa bi'ayni, das ist er, mit seinen Augen, wie man sagt auf der arabischen Wendung, das ist ganz genau. Er sagt ihm, Mada tajidu fi qalbik, was findest du in deinem Herz, was willst du machen, willst du ihm folgen? Er sagt ihm, ich werde meine Feindschaft ihm gegenüber zeigen und ich werde ihn bekämpfen, ich werde ihm nicht folgen. Frage, warum? Warum? Wir müssen die Geschichte ein bisschen lesen. Da war eine harte Zeit. Es waren Kriege zwischen Araber in Medina und zwischen diese jüdische Stämme. Lange Zeit. Da haben sie immer gesagt, wartet mal ab. Wartet mal ab. Der Torah sagt uns, es kommt ein Prophet. Wir werden an ihm festhalten und wir werden euch besiegen. Wir werden euch besiegen. Als der Prophet kam, woher kam? Von welchem Stamm kam? Von den Feinden? Er kam von den anderen. So, das ist Allahs, er hat das so erwählt. Er kam von ihren Feinden. Sie haben gedacht, dass er vom Stamm von Ishaq kommt. Von Ishaq, der Sohn Abraham. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt von dem Stamm von Ismail. Alle Propheten waren von dem Stamm Ishaq. Der einzigste Prophet war Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Stamm Ismail. Und wo war Ismail? Ismail war mit seiner Mutter Hajar, wo in Faran, das ist im Mekka-Gebiet, als Sarah, die Frau von Abraham, eifersüchtig war, sie konnte nicht gebären, und die andere hat geboren, und dann hat sie ihm gesagt, ich will sie nicht sehen. Dann hat Ibrahim Hajar genommen, wohin? Zu Mekka. Und dort hat er sie gelassen. Und Ismail und Hajar haben unter den Arabern, was? Gelebt. Bis Ismail die Araber geboren ist, er hat nur ihre Sprache gesprochen, er hat nur ihre Sitten, er war seine ganze Kindheit dort. Ha? Von dem Stamm Ismail kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da sagt uns, als das kam, woran sie immer geglaubt haben, dann haben sie das verleugnet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِيسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ الله تعالى sagt, und als das kam, als das zu ihnen kam, woran sie geglaubt haben, wo sie den Sieg immer gemeint haben, dass sie die Sieger sein werden, dann haben sie das verleugnet. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Und als das kam, wovon sie bewusst waren, haben sie es abgelehnt und verleugnet. Und dann sagt Allah Ta'ala, Allahs Verdammung und Allahs Verfluchung auf die Verleugner. Liebe Brüder und Schwestern, wenn Allah Ta'ala uns von den Geschichten erzählt, die damals waren, wir müssen dafür eine Lehre nehmen. Nicht nur, ach, schöne Geschichte, ah, wir haben an Pharaon, wurde zerstört und das Wasser und das Meer wurde zwei Teilen geteilt und Wasser kam von den Steinen, ach, schön, spannend. Nein. Nein, so lesen wir nicht den Koran. Koran ist kein Märchenbuch. Leider heutzutage ist der Koran so geworden bei vielen Muslimen. Du siehst den Koran auf der Vitrine. Jahrelang wurde nicht berührt. Sieht schön aus, hein? Mit dem Muster. Macht die Wohnung und das Wohnzimmer auch schön. Hein? Und schöne Teppiche und Koran gehängt. Ja, macht schön. Dafür ist der Koran geworden. Als Schmuck. Nein, liebe Geschwister, das ist dein Leben. Das ist deine Lebensform. Danach musst du leben. Nach diesen Grenzen musst du leben. Jeden Tag musst du einen Teil des Korans lesen. Wenn du willst, dass Allah mit dir spricht, dann lese den Koran. Wenn du willst, dass du mit Allah sprichst, dann werfe dich nieder. Du sagst, ja Allah, ja Allah, richtleite mich, ja Allah, mach mein Herz offen für den Glauben, ja Allah, verstärke mich gegen den Shaitan, lass das nicht hinter deinem Rücken, lebe danach, sonst verlierst du, liebe Bruder und Schwester. Willst du, dass dein Glaube stärker wird? Zwei Sachen. Entferne dich von den Sünden. Zweitens, strebe nach Wissen. Wissen ist Licht. Unwissenheit ist Dunkelheit. Sünde sind ein Gift in deinem Körper. Sünde sind wie ein Feuer, was gezündet wird. Kannst du in deiner Wohnung Feuer sehen? Und dabei gehst du raus und lässt du das Feuer? Niemals. Was passiert da? Die verbreitet sich, bis sie das ganze Haus verbrennt. Richtig? Wie lässt du deine Sünden bei dir drin? Warum löschst du nicht die Sünde durch die Reue? Warum bleibst du auf deine Sünde? Du nimmst Gift an. Du nimmst Feuer an. Du wirst dadurch von dem Weg entfernt. Und deswegen zwei Sachen. Entferne dich von dem schlechten Weg. Zweitens, lerne den Islam mit Wissen. Nicht nur so, Erbschaft. Oder einfach so. Ich sage das auch zu den neu konvertierten Muslimen, aber auch zu den Nicht-Muslimen, die vorhaben oder die den Islam kennenlernen wollen, um Muslime zu werden. Dazu sage ich euch eine schöne Nachricht. Letzte Woche haben wir 4 neue Muslime begrüßt. 4, walhamdulillah. 4 haben den Glaubensbekenntnis gesprochen, die uns besucht haben. Und der 5. insha'Allah ta'ala, sehe ich in ihr Gesicht, dass es demnächst wird. Weil sie war überzeugt und sie will noch lernen. Deswegen, das sage ich. Der Islam ist eine Religion mit Vernunft. Nimm deine Religion mit Überzeugung. Ich habe ihr gesagt, Allah Ta'ala sagt im Koran, es gibt keinen Zwang in der Religion. Wir zwingen niemanden, hey, du musst hier kommen oder du musst die Religion nehmen oder nein. Es obliegt dir, dass du die Botschaft gibst, dass du zeigst, dass du den Menschen den Weg zeigst. Was sie danach machen, das ist nicht deine Sache. Und deswegen, es gibt keinen Zwang in der Religion. Nur mache dein Herz offen, lerne und nimm das mit Wissen. Und für die Neue, genauso wie ich der Schwester gesagt habe, viele denken, dass der Islam, Islam ist, das ist verboten, das ist erlaubt, alles Gesetze und so, alles ist so eng und das ist ein enges Leben und sie machen das Leben schwer und nein. Stimmt überhaupt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Das ist eine große Lüge, was verbreitet wird. In dem Islam bist du frei. Außer dem Islam bist du gefangen mit deiner Begierde und deiner Gelüste. In dem Islam bist du ein freier Mensch, ein richtiger Mensch. Außerhalb des Islams bist du in der Irre und du bleibst immer unruhig. In dem Islam gibt's nicht das, was sie behauptet haben. Allah Ta'ala hat uns verboten, was uns schädigt. Und hat uns erlaubt, was gut ist. Ich habe ihr ein Beispiel gegeben. Der Islam hat uns nichts im Koran, nicht kein einziges Gesetz schwer gegeben. Und wenn ein Gebot für eine bestimmte Person schwer fällt, haben wir eine Lösung. Kein Problem. Sagt Allah im Koran. Beispiel, Fasten. Die Muslime müssen Ramadan fasten. Musst du. Ein Fundament des Islams. Wenn ich aber krank bin, ich kann nicht. Ich bin krank. Nee, faste nicht. Ganz einfach. Faste nicht. Und wenn du gesund bist, holst du das nach. Irgendwann mal. Ja? Wenn du krank bist. Wenn du gesund bist. Und wenn du niemals gesund wirst, schwer krank. Du liegst für immer bis zum Tod. Kein Problem, gibt's kein Problem. Faste nicht und gib für jeden Tag ein arme Speisen. 5 Euro in türkischen Laden oder was, hier essen. Und das war's. Ein Tag bezahlt. Wenn du nicht beten kannst, bitte sitzen. Wenn du sitzen nicht beten kannst, bitte liegen. Oder mit deinem Auge. Unsere Religion ist leicht. Und in allen Bereichen der Religion ist es leicht. Die Religion lehrt uns eine wichtige Sache, die schwer ist. Ganz, ganz schwer. Nur die wenigen kennen das. Das sagen wir ihnen. Guten Charakter. Gutes Benehmen. Das ist schwer. Nicht jeder nimmt das leicht. Nicht jeder. Das lehrt uns den Islam. Der Islam lehrt uns, wie wir leben. Der Islam lehrt uns, dass wir unser Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, richtig kennenlernen. Keine Beigesellung. Wallahi, wenn du Beigesellung machst, egal wie, ob du jemanden rufst, statt Allah, es wird an das Al-Prophet Jesus oder auch Muhammad. Es gibt unter Muslimen, die sagen, oh Muhammad, hilf mir. Wir sagen ihnen, ihr seid Beigeseller. Beigeseller. Genauso wie die anderen. Keine Beigesellung. Keine Neuerung in der Religion. Unser Islam ist vollkommen, vollendet. Keiner darf kommen und sagen, Wallah, ich sehe das schön, machen wir mal so, statt 5 Gebete, machen wir 6 Gebete pro Tag. Alle lehnen ihn ab, geh weg. Oder beim Gebet mache ich was Neues, ich finde das schön. Niederwerfen ist was Schönes. Statt zweimal machen wir fünfmal. Wir sagen ihm, diese Sache führt in die Hölle. Allah Ta'ala sagt im Koran, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Das ist einer der letzten Versen, die herabgesandt wurden. Einer der letzten, nicht die letzte. Allah Ta'ala sagt, heute habe ich euch eure Religion vollkommnet und vollendet. Und ich habe euch den Islam als wahre Religion erwählt. Es ist vollkommnet. Keiner darf kommen und sagt, wartet mal. Ich kann mal Muhammad rufen. Sallallahu alaihi wasallam. Weil er eine große Stellung bei Allah Ta'ala hat. Wir sagen ihm, das ist eine Neuerung, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, Vorsicht! Nimmt nicht mein Grab als Moschee oder als Gebetshaus, wie die Christen und die Juden das getan hat. Sie haben von ihren Propheten, von den Gräbern ihren Propheten Moscheen gemacht, also Gebetshäuser gemacht. Er hat uns davon gewarnt. Einer sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masha Allahu wa shi'it, was Gott will und was du willst. Er sagt ihm, was sagst du? Und er ist rot geworden. Hast du mich als gleich wie Allah gemacht? Sag Masha Allahu wahda, so Gott will, nicht so du willst. So Gott will. Bis zu diesem Niveau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrt uns diese völlige Monotheismus im Islam, einzigen Gott, allein und einzig, Liebe, Furcht, Hoffnung, Anbetung, alles, diene einem einzigen Gott. Das ist Nummer eins. Verleugne kein Buch, was Allah herabgesandt hat. Derjenige, der zum Islam kommt, er sagt uns, ich glaube nicht an der Tora, dass ein Tora ein Buch von Allah ist. Wir sagen ihm, du bist nicht Muslim. Tut uns leid. Du kommst nicht rein. Erst wenn du glaubst, dass der Tora ein Buch von Allah stammt. Wenn er sagt, okay, Tora, okay, aber Evangelium nicht. Wir sagen ihm, nein, du bist auch nicht Muslim. Das ist ein Fundament, dass du daran glaubst, dass Allah Bücher herabgesandt hat. Unter diesen Büchern ist der Tora und der Evangelium und Zabur von David a.s. und Suhuf Ibrahim, die Blätter von Ibrahim, so heißen sie. Allah hat sie herabgesandt. Dann sagt er, wieso, was jetzt? Glaube ich an Tora, glaube ich an Evangelium? Sagen wir, ja. An der Ursprung, an der Tora als Buch, ja. An der Evangelium als Buch, ja. Aber das Aktuelle, was jetzt unter den Menschen ist, wir sagen ihm, pass auf, gibt viele Verfälschungen. Es gibt viele Verfälschungen. Deswegen hat Allah Ta'ala sein Buch herabgesandt. Dieses Buch steht über alle diese Bücher. Er steht über alle diese Bücher. Er gewinnt diese Bücher. Alles, was versteckt war, alles, was weg war, hat dieses Buch offenkundigt. Ein Beispiel. In der Zeit vor dem Prophet sallallahu alaihi wasallam war es üblich in der Tora und Evangelium, dass wenn jemand einen Ehebruch macht, was wird er? Gesteinigt. Gesteinigt bis zum Tod. Das stand in Tora. Da gab es einen Führer, ein Prinz, der dieses Ehebruch gemacht hat. Huh, sollen wir unsere Prinz? Ja, was machen wir? Sie haben es versteckt und sie haben es geändert. Da kommt Allah subhanahu wa ta'ala, zeigt alles offen, kündig, was versteckt wurde. Und deswegen, als Muslim glaubst du an der eigentliche Tora, eigentliche Evangelium, was Allah herabgesandt hat, und glaubst daran, dass in der aktuelle Verfälschungen stattfinden. Deswegen sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn die Leute der Schrift euch etwas erzählen, du darfst sie weder verleugnen noch Recht geben. Hä? Was jetzt? Du darfst sie nicht ablehnen, dass du sagst, nee, das ist falsch. Und du darfst auch nicht sagen, das ist richtig. Was machen wir da? Hör und lass das als Richter. Alles, was uns mit unserer Religion übereinstimmt, da sagen wir, das ist richtig. Es gibt im Evangelium, dient einen einzigen Gott, mein Herr und euer Herr. Das sagt wer? Jesus. In Bibel steht da. Dient einen einzigen Gott, mein Herr und euer Herr. Da sagen wir richtig. Dieser Satz ist völlig richtig. Hundertprozentig richtig. Was anderes, was gegen unsere Religion ist, du sagst nicht, das ist falsch, sagen Allahu A'lam. Es kann sein, dass damals, wenn es um ein Gesetz geht, es kann sein, es war erlaubt und jetzt ist nicht mehr erlaubt in unserer Religion. Es war damals vieles verboten, was jetzt erlaubt ist. Zum Beispiel, das Fleisch, was auf dem Knochen war, war für sie verboten. Und auch Fett war verboten. Für uns nicht. Muslime nicht. Das ist nicht verboten. Ja? Es gab auch anderes rum, was bei uns verboten ist und bei ihnen nicht der Fall war. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, du musst deine Religion gut kennenlernen. Die Fundamenten dieser Religion. Und wo deine Grenzen liegen. Und dass du nicht die Grenze überschreitest. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Das war eine kleine Erinnerung. Heute hatten wir normalerweise einen Grill und die Magen sind voll. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hört. Und deswegen mache ich inshallah ta'ala Schluss. Barakallahu fikum. Ich danke euch für das gute Zuhören. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanakallahu wa bihamdika.